Das ist King. Er kommt hier rauf. Wir verstecken uns hinter dem Rümmel. Na los, komm. Wenn Mr. King nicht direkt auf sie zusteuerte, würde er sie nicht sehen. King trat um die Ecke und ging zielstrebig auf seine Wohnungstür zu. Er blickte sich einmal um.